Der Kopf der Hydra, ein Hörspiel in 4 Teilen von Walter Adler, nach dem gleichnamigen Roman von Carlos Fuentes. 2. Teil, der mexikanische Agent. Felix brauchte lange, um aufzuwachen. Undeutlich dachte er, wie man das im Schlaf zuweilen tut, er sei tot. Sein Blick verlor sich in 2 weißen Tunneln. Er sah nichts, aber das Nichts, das er sah, war etwas Winziges, unendlich Entferntes. Wiederum versank er in einen traumlosen Schlaf. Lange danach fühlte er sich kräftig genug, um aufzustehen. Der Boden unter ihm drehte sich, er fiel. Er streckte die schweren Arme aus und stieß aufrecht stehend, aber schwankend gegen eine glatte Fläche.